Deutschlandfunk. Milestones. Jazzklassiker. Sand, Vulkane und Wirbelstürme charakterisieren seine Heimat. Sein Geburtsdorf heißt ganz passend Heiliges Feld, Campo Santo. In den kargen Gegenden der Provinz Salta im argentinischen Norden fand der heute 84-jährige Dino Saluzzi die Stimme, mit der er zur Welt spricht. Durch sein Bandoneon, eine Erfindung von Heinrich Band aus Krefeld, das besonders in Argentinien seinen Platz in kleinen Kirchen und Dorfkapellen fand. Dino Saluzzi erlernte das Bandoneonspiel, indem er die Hände seines Vaters beobachtete, sagt er. Dem großen Bandoneonmeister und Erfinder des Tango Nuevo, Astor Piazzolla, war er bereits in den 1950er Jahren begegnet. Und nach Piazzolla wurde Saluzzi der Musiker, der dem Bandoneon die Welt des Jazz öffnete. Hören Sie heute in Milestones, unserer Sendung mit Klassikern der Jazzgeschichte, Ausschnitte aus drei Alben Dino Saluzzis: Once Upon a Time, Far Away in the South von 1985, Senderos von 2005 und Responsorium von 2003. Dazu begrüßt sie Karl Lippegaus. Thank you. Das erste Stück, das wir hörten, basierte auf einem kleinen Song, den der Bassist Charlie Hayden um 1976 für die damalige Formation von Keith Jarrett geschrieben und danach viele Male aufgenommen hat. Dieses Stück heißt Silence. Wir hörten es in einer Aufnahme aus Ludwigsburg vom Juli 1985, nur gespielt von Dino Saluzzi in Anwesenheit des Komponisten. Once Upon a Time, Far Away in the South. Das war das zweite Album Dino Saluzzis für ECM nach dem großen Erfolg mit dem Soloalbum Kultrum, besonders in Deutschland. Timoteo, genannt Dino Saluzzi, war gerade 50 Jahre alt geworden und für viele Europäer ein Newcomer. Ein paar hatten ihn auf Gatto Barbieris Platte Latin America Chapter One auf Impulse Records in einem einzigen Stück erlebt. Das war 1973 gewesen. Danach war er wieder jahrelang durch Südamerika mit Sängerinnen und Sängern getourt und er tauchte 1979 bei den Berliner Jazztagen auf. Ein paar Jahre später war er kurze Zeit im Orchester des Festivalleiters George Grunz, der George Grunz Concert Jazz Band, zu hören. 10 Jahre nach der Episode mit Gatto Barbieri in Buenos Aires, also 1983, entstand das Album Kultrum. Dieses tönende Selbstporträt Saluzzis mündete ein Jahr danach in die Quartettaufnahme, die wir hier in den Milestones vorstellen, Once Upon a Time, Far Away in the South. Bevor Dino Saluzzi Berufsmusiker wurde, hatte er als Perspektive, als Fabrikarbeiter den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen. Dafür verließ er als 14-Jähriger sein Heimatdorf Camposanto, also den Ort, der ihn musikalisch so geprägt hat. Die Arbeit in den Fabriken ist überall auf der Welt die letzte wirtschaftliche Option, die man noch hat. Also bin ich weggegangen, da war ich 14 Jahre alt. Mein Vater war auch schon Bandoneonspieler und viele Leute, viele Freunde kamen immer zu uns nach Hause in Camposanto. Ich wuchs also mit dieser Musik im Ohr auf. Deshalb klingt meine Musik so nach den Anden. Und als ich mit der George Grunz Concert Jazz Band Musik machte, mit dieser Big Band, da gab es sehr viele gute Spieler in diesem Ensemble. Mit denen habe ich dann auch gespielt. Es war das erste Mal, dass ich mit Jazzmusikern arbeitete. Es war fantastisch. Für mich war es eine gute Erfahrung. The first time I played with a jazz musician, this was fantastic. Good experience for me. Sie hörten eine Komposition von Dino Saluzzi mit dem Titel And He Loved His Brother Till the End, gespielt mit Palle Mickelbock an der Trompete und Charlie Hayden am Kontrabass. Wir machen jetzt einen weiten zeitlichen Sprung. 17 Jahre nach den eingangs gehörten Aufnahmen hat Saluzzi, nachdem er schon 8 weitere Alben mit Manfred Eicher als Produzent eingespielt hat, darunter eine Produktion mit Streichquartett, wieder die weite Reise nach Europa angetreten, aber nicht nach Deutschland, sondern nach Skandinavien führte ihn diesmal sein Weg. Er realisierte eine Duoplatte mit dem norwegischen Schlagzeuger Jon Christensen, der Titel Senderos. Als ich Saluzzi vor ein paar Wochen traf und ihm die Platte zeigte, war seine Reaktion so spontan wie unmissverständlich. This CD is all improvisation. Diese Platte war komplett improvisiert. Jon war zufällig im Studio. Fantastisch. Wir haben 14 Improvisationen auf Senderos gespielt. Wissen Sie, wie das passiert ist? Ich glaube, wir kommen einfach zusammen und wenn die Leute die Musik in sich tragen, tauschen wir diese Energie miteinander aus. Und die Ideen sprudeln nur so hervor. Das passiert einfach so zwischen befreundeten Musikern. Es war ein sehr schöner Moment für mich. Very nice moment for me. Thank you. Bei unserem kürzlichen Treffen in Frankfurt Höchst habe ich Dino Saluzzi gefragt, was ihm Musik überhaupt bedeutet. Life. The life without music is not possible. Leben. Ein Leben ohne Musik ist nicht möglich. It's my toy. Und ich könnte ohne das Bandoneon nicht leben. Es ist mein Spielzeug. Ich spiele die ganze Zeit auf meinem Instrument. Mein Vater gab mir einst ein neues Bandoneon und es ist das, was ich heute noch spiele. Da war ich 7 Jahre alt. Fantastisch. Ich lernte es, indem ich meinem Vater auf die Hände schaute. Dann zog ich von Salta ans Meer. Danach bin ich umgezogen nach Buenos Aires. Ich habe dort Komposition studiert, Musik ganz allgemein. And I studied in Buenos Aires, composition, music in general. Thank you. Das war ein zweiter Ausschnitt aus dem Album Senderos. Das Stück hieß Ternuras, was so viel bedeutet wie Finger- oder Fußabdrücke. Eine Komposition des dritten Saluzzi-Albums Responsorium, das wir hier in den Milestones auch vorstellen, heißt Die kleine Geschichte von Ausrufezeichen. Der Titel reißt ein Thema nur an, die Musik erzählt die eigentliche Story mit ihren Mitteln, abstrakt und gleichwohl verwurzelt in Saluzzis Herkunft aus dem Nordosten Argentiniens, aus Salta. Bei Dino Saluzzi hört man immer, wie Musik gemacht wird, wie sie entsteht. Er spielt oft so leise und in Wellen, dass man die Finger über die Tasten gleiten hört. Sein Sohn José María Saluzzi ist der ausgezeichnete Gitarrist und den Kontrabass spielt ein weiterer großer Jazzmusiker aus dem hohen Norden, der Schwede Palle Danielsson. Diese Aufnahme für das Album Responsorium entstand im November 2001 wieder im Rainbow Studio in Oslo. Thank you. Thank you. Das war A mi hermano Celso aus dem Album Responsorium und das waren die Milestones im Deutschlandfunk heute mit Musik aus drei Alben des Argentiniers Dino Saluzzi. Once Upon a Time, Far Away in the South von 1985, Responsorium von 2003 und Senderos von 2005. Ich darf Sie noch hinweisen auf die fünfstündige Radio nach Jazz, die um 1.05 Uhr beginnen wird. Dazu erwartet Sie dann mein Kollege Carsten Mützelfeld, der an das Miles Davis Album Bitches Brew erinnern wird, das vor 50 Jahren aufgenommen wurde. Ich bin Karl Lippegaus und bedanke mich für Ihr Interesse mit einem letzten Ausschnitt aus dem Album Senderos von Dino Saluzzi. Thank you.